vieles gibt's zu schauen auf der weiten Welt. Tausend bunte Bilder unterm Sternenzelt. Doch in meinem Herzen wohnt ein Ideal einer Sehenswürdigkeit im schönen Westertal. In meinem Warstein, dort wo die Höhle steht, hat manches Mädel mir schon den Kopf verdreht. In meinem Warstein am Westerfluss gab ich schon mancher Sauerländerin den süßen Kuss. Wenn im Kreis der Narren dreht sich rund das Land und der Menschen Herzen vom Humor entflammt, schunkelt selbst der Kirchturm hoch auf Bergeshöhen. Denn es ist ja Karneval, das kann man verstehen. In meinem Warstein, dort wo die Höhle steht, hat manches Mädel mir schon den Kopf verdreht. In meinem Warstein am Westerfluss gab ich schon mancher Sauerländerin den süßen Kuss. In meinem Warstein, dort wo die Höhle steht, hat manches Mädel mir schon den Kopf verdreht. In meinem Warstein am Westerfluss gab ich schon mancher Sauerländerin den Süden. Kuss. Selbst im tiefen Walde wird zu dieser Zeit wach die alte Höhle und voll Fröhlichkeit singt das tausend Jahre alte Tropfgestein. Diese kleine Melodie und alles stimmt mit ein. In meinem Warstein, dort wo die Höhle steht, hat manches Mädel mir schon den Kopf verdreht. In meinem Warstein am Westerfluss gab ich schon mancher Sauerländerin den süßen Kuss. In meinem Warstein, dort wo die Höhle steht, hat manches Mädel mir schon den Kopf verdreht. In meinem Warstein am Westerfluss gab ich schon mancher Sau.